Aber irgendwie war Radfahren von Anfang an meine totale Leidenschaft. Schon als Baby hatte ich so einen Pott mit Rädern. Auf dem bin ich durch unsere Wohnung gedüst. Zum Leidwesen meiner Mutter, aber zur Freude meines Vaters. Meine kleine Niki Lauda hat er mich genannt. So hieß wohl der Michael Schumacher von damals. Zum Glück hat er mich Lotte genannt. Ach ja, ich vergaß mich vorzustellen. Lotte Sause, der Name ist Programm. Lotte Sause, sie sagt es selbst, ihr Name ist ihr Programm. Immer unterwegs, immer in Aktion. Sie hat immer Lust darauf, irgendetwas zu unternehmen. Natürlich zusammen mit ihren Freunden Luke, Fine und Enzo. Und am liebsten mit dem Fahrrad. Deshalb sind ihr die sonntäglichen Ausflüge mit Familie und Auto ein Gräuel. Lotte, kommst du endlich? Wir wollen los. Alle warten mal wieder nur auf dich. Ja, ich komm gleich. Mein Vater und der Sonntagsstress. Wir wollen los. Das heißt, alle sitzen schon clean und gekämmt im Auto und warten, dass es endlich losgeht. Ins Grüne, wie Mama immer sagt. Der reine Wahnsinn. Dabei könnte alles so einfach sein. Lotte, kommst du bitte? Mama und Marcel warten schon seit 10 Minuten im Auto auf dich. Marcel, mein kleiner Bruder. Habe ich total vergessen, ihn zu erwähnen. Meine Laune war auf dem Nullpunkt angekommen. Sollte ich noch einmal einen Versuch wagen? Warum können wir nicht mal eine Fahrradtour machen? Einen Picknickkorb packen, Decken, Federballspiel und Bücher einpacken und rauf aufs Rad. Frische Luft atmen, die Sonne genießen. Papsilein, können wir das nicht mal machen? Papsilein, das zieht normalerweise immer. Aber sonntags nachmittags keine Chance. Ach, hör auf, Lotte. Du weißt doch, wenn's um mich ging, okay. Aber Mama will sonntags immer mit der ganzen Familie ins Grüne. Mama könnte etwas Bewegung aber auch gebrauchen. Ein bisschen schwitzen. Lotte, ich muss doch sehr bitten. Keine Widerrede mehr. Komm. Ihr Umweltmieslinge. Jetzt geht das schon wieder los. Also los, deine Greenpeace-Ideen kannst du mir im Auto erklären. Lotte war kurz davor, noch einen Spruch draufzulegen. Denn wie schon erwähnt, waren die Sonntagsausflüge für sie nutzlose, vergeudete Zeit. Doch bevor sie ihrem Vater antworten konnte, klingelte das Telefon. Gernot, ihr Freund, war am anderen Ende der Leitung. Gernot, genannt Enzo. Er war nicht gerade der Hellste, wie Lotte meinte, doch eine treue Seele und ein prima Kumpel. Eben ein richtiger Fahrraddetektiv. Enzo meinte, die 4 Ventile, unser neu gegründeter Detektivclub, müsste sich unbedingt zu einer wichtigen Konferenz treffen. Schön und gut, doch Lottes Problem. Und wie entkomme ich meinen Eltern? Lass mal, das regelt mein Vater schon. Herr Tischler, Enzos Vater, ist echt in Ordnung. Er schafft es tatsächlich, meinen Vater zu überzeugen, die Sonntagstour einmal ohne mich zu starten. Ich also schnell aufs Rad und los zu Tischlers, bevor sich meine Mutter noch einschaltet. Dieser Sonntag hatte endlich eine unverhofft glückliche Wendung genommen.